ein ganz wichtiger Anteil an der Erkenntnis, dass sich die Erde um die Sonne dreht, ist natürlich die Tatsache, dass es dadurch sehr viel wahrscheinlicher geworden ist, vorherzusagen, wann Sommer und wann Winter ist. Das klingt total banal, ist aber unglaublich bedeutend. Man stellt sich vor, dass vor 5000 Jahren, wie die Tage kürzer geworden sind, es wohl einige, wahrscheinlich die meisten, gegeben hat, die Angst davor hatten, dass es so weitergeht wie im Winter, wo die Tage kürzer wurden, dass irgendwann keine Sonne mehr auftaucht. So hat die Wissenschaft mit ihrer Mathematik allen Menschen einen unglaublichen Dienst erwiesen, nämlich den Dienst, dass man weiß, die Sonne wird wieder aufgehen, weil das ein Kreis ist und sich der eben schließt irgendwann einmal. Also wen wundert es, dass das materialistische Weltbild der Mathematik und der physikalischen Beobachtungen eine so starke Kraft gewonnen hat. Es nimmt den Leuten die Ängste, dass irgendwann es völlig klar war, dass alles andere Religiöse unbedeutend ist, weil die, die mir wirklich helfen, sind die Physiker, die Astrologen, die Astronomen natürlich und die Mathematiker. So ist es ja nur klar, dass wir uns mehr und mehr materialistischen Dingen zuwenden. Und ich möchte mit einem einfachen Beispiel wieder zeigen, welche Gefahr darin steckt. Ich habe vor kurzem eine junge Frau, relativ jung, ich bin ja schon über 60, kennengelernt, die eine derartig gütige, liebevolle Ausstrahlung hatte, dass ich mich sofort verliebt habe als alleinstehender Mann, älterer Mann. Natürlich hatte sie ihren Freund und ihre Familie und war sowieso viel zu jung für mich. Aber was mich dann verblüfft hat, war, dass sie gesagt hat, sie kann niemandem etwas Böses antun. Also, meine Frage, würdest du jemand erschießen, bevor er dich erschießt? Hat sie glatt damit beantwortet, sie kann nicht, sie würde sich erschießen lassen. Ob das jetzt in einer tatsächlichen Situation so wäre, ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass sie so denkt, diese Ausstrahlung hat. Es gibt im Jüdischen einen Typ, eine Beschreibung dieses Typs der Frau, der nennt sich Meschumele. So quasi die reine Seele. Rein Seele. Nur Seele, Güte, Liebe. Überraschend war dann, weil wir ja darüber diskutiert haben, wie sie denn dann überhaupt zurechtkommt, wenn sie in Gefahr ist und so weiter, dass sie gesagt hat, dass sie 5 Jahre lang, man stelle sich vor, 5 Jahre lang Karate als Jugendliche betrieben hat, zwischen 15 und 20. Und das, was mich verblüfft hat, was mich als Mann speziell auch wirklich überrascht hat, war, sie hat deshalb aufgehört, und das hat ihre Mutter ja auch empfohlen und im Gespräch mit ihrer Mutter, sie hat deshalb mit Karate aufgehört, weil sie aggressiv wurde. Nun, ich weiß es nicht, wie weit man das auf uns als Menschheit insgesamt übertragen kann. Ich glaube aber sehr wohl, dass durch die Tatsache, dass wir uns dem materialistischen Weltbild mehr und mehr zuwenden, einfach weil es praktisch ist, sehr erfolgreich ist, uns hilft, bessere Planungen bei Ernten, Versorgungen jeglicher Art, sei es jetzt Häuser bauen, Wärme durch Heizungen, Gesundheit erreicht zu haben, dass wir uns also diesem materialistischen Weltbild mehr und mehr zuwenden. Und hier ist die Gefahr, möglicherweise, dass sich in unserem Denken einiges ändert, dass wir auf eine Art aggressiv werden, so wie meine Bekannte aggressiv wurde nach 5 Jahren Karate-Training. Heute läuft es so, dass die meisten Menschen, ich habe sicherlich dazugehört, sich deshalb von der Kirche abgewandt haben, weil das Ganze nicht die ganze Lehre der Kirche oder wesentliche Bestandteile der Lehre der Kirche einfach nicht nachvollziehbar sind vom Gesichtspunkt eines wissenschaftlichen Weltbildes. Drogenkonsum, den die westliche Welt nicht in den Griff bekommt, Depressionen, Ängste und ähnliche Dinge werden mehr und mehr. Wie weit das jetzt mit der Tatsache, dass wir uns einem materialistisch-wissenschaftlichen Weltbild zuwenden, zusammenhängt, ist natürlich nicht genau erforscht, beziehungsweise ich kenne es nicht, aber es lässt doch irgendwie die Vermutung aufkommen, dass es damit zu tun hat. Ich will mich natürlich klar von der christlichen Kirche distanzieren, weil ich schon als Jugendlicher ausgetreten bin und meine religiösen Antworten in anderen Bereichen gefunden habe. Das heißt also, so wie ich hier predige und die Negativseite des materialistischen Weltbilds hervorstreiche, bedeutet es jetzt nicht, dass ich also zu allen Kirchen Ja und Amen sage. Meine Neigung geht mehr in die Richtung der Naturreligionen. Und nur um ein Beispiel anzuführen, in Peru ist es üblich, dass jede Familie ihren sogenannten weisen Mann hat, also einen sowas ähnliches wie ein Medizinmann bei den Indianern, zu dem man gelegentlich, den man gelegentlich besucht, wo man unter Umständen eine Woche verbringt. Das kostet zurzeit etwa 200 Euro. Und danach, mit Kräutern und allen möglichen Ritualen, ist man gereinigt und fühlt sich wie ein neuer Mensch. Diese Dinge leben überall. Und ich bewundere in diesem Zusammenhang natürlich auch die wiedergeborenen Christen, typisch in Amerika, die mir ein wenig bigott vorkommen, aber immerhin durch die Tatsache, dass sie glauben, die Kraft des Glaubens, leben, tatsächlich einiges bewegen. Der entscheidende Grund, auf diese religiösen Aspekte hier einzugehen, ist für mich der, dass es zurzeit so aussieht, als ob sich die Physik, das Bewusstsein, wie man in Wien so schön sagt, unter den Nagel reißt. Das heißt, die Physiker behaupten zu wissen, was das ist, worum es geht. Wie wir ja schon gesehen haben, ist das ein Überschreiten ihrer Kompetenz, die eben auch verständlich ist. Aber hier ist eine gewisse Gefahr, nämlich dass sich das materielle Weltbild wesentlich mehr verbreitet, als es ihm zusteht. Wissenschaft kann messen und beschreiben, mehr kann sie nicht. Natürlich kann sie das, was gemessen und beschrieben wird, nützlich für alle anwenden. Bewusstsein ist ein ganz anderes Thema. Taucht natürlich sofort die Frage auf, ja, wie sollen wir dann damit umgehen? Nun, das ist einfach, es gibt in jeder Kultur Möglichkeiten, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, angefangen mit einem einfachen christlichen Gebet über alle möglichen Meditationsübungen, Wenn jemand zum Beispiel jetzt wissen will, gibt es mehr als wir in dieser physikalischen Welt tatsächlich wahrnehmen und beschreiben können, dann braucht er ja nur sich mit solchen Dingen beschäftigen und wird feststellen, es passieren immer wieder Beobachtungen, die man nicht mit Materiellem erklären kann. Wenn jetzt die Quantenphysiker behaupten, das Bewusstsein existiert im Nichtraum, dann kann man nur sagen, irgendwann einmal wird es vielleicht ein Abwenden davon geben, dass man sich mit solchen nicht materiellen Dingen beschäftigt, was die Welt wieder so verändern könnte, dass wir mehr und mehr in einem materiellen Weltbild verhaftet sind und gar nicht mehr den Mut haben, uns die Zeit nehmen können oder wollen, sich mit diesen anderen nicht materiellen Aspekten unserer Existenz zu beschäftigen. Das ist im Wesentlichen meine Entdeckung, dass dieses Abwenden, weil auf materialistischer Ebene so viele tolle Erfolge da sind, die uns weniger leiden lassen, eine Gefahr bedeutet. Nun, augenscheinlich sind die Menschen aus besserem Material, als man das so denkt, denn gerade jetzt findet auf vielen Ebenen ein sich wieder zuwenden an religiöse Werte statt. Zu einem großen Ausmaß, sehr zu meinem Missfallen eben im Bereich der tradierten religiösen Organisationen wie eben Christentum. Und ich vermute, dass es auch in anderen Bereichen wie Indien oder China ähnlich ist. Das sind Vermutungen, aber die Gefahr, so wie ich sie aufgezeigt habe, ist real. Es ist daher wichtig zu unterscheiden, dass Wissenschaft nichts anderes macht, als zu beschreiben, zu unserem Nutzen, dass aber Bewusstsein, so wie es die moderne Quantenphysik definiert, nicht wirklich so beschrieben werden kann, eben weil es sich hier um nicht materielle Dinge handelt. Hier sei angemerkt, dass es ein altes Experiment gibt. Ich weiß nicht, das wurde, glaube ich, vor über 100 Jahren zum ersten Mal gemacht. Man hat jemand, der stirbt, kurz vor, kurz nach dem Tod gewogen, also wie schwer diese Person ist, und hat festgestellt, dass sich, ich glaube, es handelt sich um ein paar Gramm, ja, ich glaube sogar über 10 Gramm, dass sich das Körpergewicht mit Eintritt des Todes verringert, was völlig unverständlich ist. Hier gab es natürlich immer wieder Zweifel, ob die Messung damals richtig war. Das Experiment wurde angeblich wiederholt vor kurzem und wurde bestätigt. Also das heißt, bei Eintritt des Todes verringert sich das Körpergewicht um ein paar Gramm. Auch das sagt nicht, dass diese paar Gramm das Bewusstsein sind. Wir wissen natürlich nicht, was es ist, wenn die Messungen stimmen, aber selbst wenn wir das besser wissen und verstehen, ist es nicht wirklich einsichtig zu sagen, das Bewusstsein ist aus dem Körper gegangen. Grundsätzlich hätte das ja wohl kaum irgendein physikalisches Gewicht.